Ich weiß ganz genau, dass du dich nicht gut fühlst. Ich weiß ganz genau, dass du Probleme hast. Ich weiß ganz genau, dass du manchmal mit diesem Leben nicht klarkommst. Und der Grund, warum ich das weiß, ist, weil es bei mir genauso ist. Bei jedem Menschen. Jeder Mensch hat Probleme. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist das Entscheidende. Du denkst dir, was soll ich nur machen jetzt? Und kommst nicht zur Ruhe, kannst nicht klar denken. Ist das wirklich der Sinn vom Leben? Vielmehr ist es Angst. Und es ist okay, wenn du Angst hast. Es ist okay, wenn du das durchmachst. Das ist der einzige Weg und es kommt immer wieder auf diesen Punkt zurück. Ist das wirklich der Sinn von Liebe? Dass du dich nicht gut fühlst. Ich weiß ganz genau, dass du manchmal mit diesem Leben nicht klarkommst. Immer und immer wieder. Deswegen lass dir nicht vormachen, dass das Liebe ist.